Jetzt kommt's nämlich. Ladies and Gentlemen, die Welt hält den Atem an. Jetzt ist sie endlich da. Die Deutschlandband. Applaus! Applaus! Aha, aha, aha. Was ist denn los mit dir, Papa? Ist dein Radio nicht mehr da? Aha. Ich hab die deutsche Welle hier. Die neue Welle ist nicht neu. Aha. Ich kenn sie schon ziemlich lang. Aha. Da, da, da. Man sieht das Meer vor Wellen nicht. Da, da, da. Da, da, da. La, la, la. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Jetzt gibt's unser Gewinnspiel. Na gut, dann zünde das Ding mal. Rein. Und Stichwort heißt es Deutsche Welle. Oh, wir haben ja jede Menge Deutsche Welle-Spezialisten an unseren Hörern, unseren Nachtschwärmern. Da hatte Otto mal was rausgebracht. Das war so eine nachgesungene Sache für Deutsche Welle-Hits. Und das bringe ich jetzt. Und ich möchte die Originalinterpreten. Ja? Fünf an der Zahl. Okay, dann lang los. Oh, yes! Aber ich habe eine kleine Nichte und wenn ich die abends zu Bett bringe und ich singe Hänsel und Gretel, dann sagt sie, sag mal, spinnst du? Für sie muss Hänsel und Gretel sich etwa so anhören. Du, du, du, du, du, du, du, du. Hänsel und Gretel aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor. Die Haare sind blau, die Lippen grün und Streichholzetiketten am Ohr. Sie stehen zusammen, dicht bei den Flammen, bis die Sonne untergeht. Die Feuerwehr hat es doppelt schwer, weil der Wind sich dreht. Das ist neu, das ist neu. Hurra, hurra, die Hexe brennt. Die Geschichte. Hänsel und Gretel, ja, die gehen in den Wald, denn zu Haus, da läuft es nicht. Sie kommen an ein Hexenhaus aus Pfefferkuchen weiß. Die Hex schaut raus, sagt Rap to the Heat, ich verstehe, sie ist heiß. Dradine, oh, oh, oh, oh. Schau, schau, die Hexe, die geht, oh, oh, oh, oh. Wenn sie dir anschaut und du weißt warum, und das Gesicht macht mich stumm. Entschuldigen Sie, ist das der Zug zum Knusperhäuschen? Hänsel und Gretel gehen in den Wald. Aha. Aha, aha. Sie kommen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Aha, aha. Wo mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Da, da, da. Da, da. Ich hab noch eine Version von Hänsel und Gretel. Eine hab ich noch, einen hab ich noch. Im Walde steht ein Hexenhaus und Gretel zieht sich nackend aus, damit das Hänsel von der Stadt hier seine eigene Piepshow hat. Ja, nicht schusselig, verdient sich dumm und dusselig. Und draußen vor der großen Stadt steht der Jugendschutz sich die Füße lang. Skandal! Im Hexenhaus, Skandal! Im Hexenhaus, Skandal! Knarren. Habt ihr etwas Zeit für mich? Dann sing ich euch ein schönes Lied von Hänsel und Gretel Wohlgestalt auf ihrem Weg zum Wienerwald. Kuchen wollte ich einmal versuchen, wenn sie schwer im Magen liegen, steh ich auf und lass einen fliegen. Natürlich muss eine Zugabe kommen, hier ist unser Gewinnspiel. Im Märchenwald wird Gretel panisch, Hänsel ist nicht da. Das kommt ihr spanisch, der knabbert immer zu. Am Knusperhäuschen, Hänsel bitte mach doch mal ein Päuschen, doch der frisst und frisst. Dann kippt er um und liegt vollgestopft mit träumt, dass Hänsel und Gretel in den Wald jon. Und da wär noch so ein Haus, ich weiß nicht, woraus das wär. Ist ein paar Jahr her, doch die Erinnerung fällt nicht schwer. Das könnt mir für, als ob das Pfefferkuchen wär. Das schmeckt nach mehr. Na wie denn, dann was denn? Noch eine Zugabe. Otto, Zugabe! Zugabe! Zugabe! Okay. Einen hab ich noch, einen hab ich. 2000 Jahre gibt es jetzt das Märchen von Hänsel und Gretel. Und immer noch fallen die Kinder darauf herein. Hexe, ich bin die Hexe. Ich bin so sexe. Ich bin die Hexe. Attention, attention, two unknown flying object coming to the Knusperhäuschen. Identify as Hänsel und Gretel und sie düsen. Jawohl! Ruf an, Nachtschwärmer! 07229 30 77 30. Du bist dran. Mama, mama, mama, mama, mama, mama. ja 20.50 Uhr, heute Mittwoch. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich nämlich dran die Petra aus Korntal. Das ist in der Nähe von Stuttgart, sagt sie, sie ist 25. Petra? Ja? Was geht in Fasching ab? Erzähl mal so bei euch. Oh, was geht in Fasching ab? Wir haben zwei Hunde. Zwei Hunde? Ja, ja. Und denen tust du auch ein bisschen Fasching beibringen? Ja, ja. Die tanzen. Humpatäterei und so. Ja. Na, aber schmusige Donnerstag und so, da geht ja schon was ab bei euch, nehme ich an. Ja, überall. Okay, Petra, fünf in der Breite brauche ich. Also einmal extra breit. Richtig. Falco. Ja. Lindeberg. Ja. Leo. Walter Murphy. Nena. Peter Schilling. Bab. Wunderbar. Jawohl. Mehr als erfordert. Richtig. Das gibt eine CD, Petra, bleib dran. Ja. Super. Es gibt kein Entkommen, es gibt kein Entrinnen. Ich glaube, ich mache nachher noch ein bisschen Deutsche Welle Spezial. Ihr kennt das? Ja, haben alle mal drauf hier. Wir sind gar nicht ganz normal. Das ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. Don't. dieser Look ist echt unschlagbar. Ja, du voll im Traum. Ja! Viel Spaß und jede Menge Unsinn. Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas. Ja! Service präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur Neu. Neus Fruchtsäfte, von Natur aus extra klasse. 21 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit aktuellen Verkehrsmeldungen. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Dreieck Weil am Rhein und Weil am Rhein nach Unfallbehinderungen. Und im Kreis Ludwigsburg ist die K1690 zwischen Korntal Münchingen und Hemmingen nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Schön, wenn man was hat, worauf man sich so richtig freuen kann. In 5 Tagen zum Beispiel wird ein Deo ihr Leben verändern. Das 24-Stunden-Deo. Erst werden sie skeptisch sein, aber dann werden sie es lieben. Na nein, wir wollen ihnen nichts aufschwatzen. Aber behaupten Sie hinterher bitte nicht, wir hätten ihnen nichts gesagt. Ein 24-Stunden-Deo. El Bandi, hast du das gehört? Das wäre doch was für dich. Charlie, komm, jetzt reicht's, mach Platz. Doch, das kannst du brauchen. Achtung, Nachtschwärmer! Hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Rette sich, wer kann. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die irren Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich muss mal alle an und bin nur Frau. Der Charlie baut mich immer tierisch auf. Er weiß genau, auf was ich stehe. Ja, Charlie ist schon. Hallo Nachtschwärmer, die sich zugeschaltet haben, ihr seid vollkommen richtig! Pausenlos starkes Radio. Radio, Radio. Radio. Radio, Radio. Pausenlos starkes Radio, was ich da höre. Und der besten Musik will ich noch mehr. Pausenlos starkes Radio. Und jetzt machen wir Party-Time. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Yeah, yeah. Okay, Party-Mix-Time. Let's fly back to Jetzt kommt ein Bombenwitz. Come on, Aline, ja. Schön. Sagen Sie, Herr Lieblich, warum haben Sie Ihren Hund Gauner getauft? Was glauben Sie, wie viele Menschen sich auf der Straße umdrehen, wenn ich den Hund rufe? Ja, das gefällt dir wieder, he? Komm, setz dich in die Ecke. She was afraid to go to the water. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see. Der kriegt sich nicht mehr. Also so gut war er wieder auch nicht, du. Ah. Okay. Tag vom spitzigen Sonntag, das sind wir natürlich auch voll dabei, klar. Das ist ja wie in Sendung Peterchens Pistolenfall. Ha, vielleicht. Charlie hat die Zukunft im Programm. Machen Sie den Trübsinn ein Ende. Jetzt geht's rund. Come true, discovering the universe with you. voice inside is telling you the truth behind a certain touch of infinity that's happening now between you and me. You'll find out if it's true or lies. So baby, there's no reason why your feeling here to shine. It's love when you feel it. 21:16 Uhr, heute Mittwoch, auf der fröhlichen Welle, auf der 100,4. El Bandi, ich habe mir gerade ganz kurz überlegt, ob wir ein ganz kurzes Gewinnspiel noch geschwind machen. Was magst du? Was meinst du dazu? Was ist das Neueste überhaupt? Hä? Michael Jackson ist doch eine Frau. Das hast du gesagt, El. Wir machen ein Gewinnspiel, und zwar ist das ein spezielles Oldie. Da kommen zwei Sänger drin vor. In einem Lied und dreht sich so ein Babysitter. Ich möchte es wissen. Wie heißen die zwei? Jetzt sind die älteren Jüngeren angesprochen. Hier kommt's! Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bin, dann macht es... Gehe ich am Morgen früh schon aus dem Haus, sehen zwei blanke Äuglein traurig aus. Und kaum, dass ich die Arbeit dann begann, ruft sie schon an. Komm ich nach Hause, muss ich Dinge drehen, Purzelbäume schlagen, auf dem Kopf stehen. Lieg ich am Boden ganz und gar K.O., dann ruft sie froh. Ja, ja, ich habe ein Töchter. Findet Papa wunderbar. Ich bin der Prinz im Märchenland, ihr Superstar. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es. Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt. Denn beide sind so mollig, rund und wohlgenährt und singen. 07229 30 77 30. Das ist die Frage. Doch dass dabei auch mal die Laune bricht, begreift sie nicht. Das sind zwei Sänger. Wie heißen die? Einen Tag für mich alleine Zeit. Zum Küssen fehlt uns meistens die Gelegenheit, weil immer dann das Baby in der Wiege schreit. Und das geht. Endlich am Abend, wenn der Mond erwacht, nimmt sie ihr Püppchen und sagt gute Nacht. Greif ich erschöpft dann zu der Flasche Bier, sagt sie zu mir. Hallo Brot, ich auch viel trinke. Ja, ja, ich habe ein Töchterlein, das findet Papa wunderbar. Ich bin der Prinz im Märchenland, ihr Superstar. Elisabeth, wer ist der Beste? Mama. Genau, so haben wir es gern. So, jetzt möchte ich wissen... 07-229-30-77-30. Wie heißen die zwei? Zitter. Aha. Hey, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, da wollen wir mal reingucken. Auf der einen Leitung habe ich den Marcel aus Saulgau. Stimmt das, Marcel? Ja. Ja? Du klingst ganz weit weg, mach nichts, aber du bist 16, aber ja. Du hast das eingeflüstert bekommen. Ja, sag mal, wer ist denn das? Mein Vater. Ja, das denke ich mir. Aber wie heißen die zwei, die das singen? Also Bill Ramsey und Peter Alexander. Weder noch, da hat dein Vater das schlecht eingeflüstert. Tschüss! Nicht so einfach, Nachtschwimmer, aber das ist ja das Interessante an der Geschichte. Jetzt habe ich dran den Thomas aus Münchingen. Habe ich es richtig verstanden? Ja, richtig, genau. 27 Jahre. Thomas, du sagst uns jetzt, oder? Ja, das war Ralf Bendix und Peter Groß. Stimmt nur einer. Schade. Tschüss. Babysitter, how, how, how. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Can you feel it in the air? So, das Suchen geht weiter. Can you feel it? It's everywhere. Can you feel it in the air, in the air? Can you feel it? It's everywhere. Sind mal ein paar rausgefallen, Nachtschwimmer, tut mir leid, die Leitung ist total überlastet. Anscheinend wissen das alle und ich kriege nicht die richtigen. Jetzt wollen wir mal sehen. August aus Oberkirch. Jawohl. Ich grüße dich, jetzt 42. August, ein echter Nachtschwärmer und jetzt sind wir gar nicht ganz. Ja, wirklich echter Nachtschwärmer. Ja? Will Brandes und Ralf Bendix. Jawohl! Will Brandes und Ralf Bendix. August, das stimmt. Bleib dran. Ja. Ja, super. So, auf geht's, Grimm. Boing, boing. Ohne Gummiüberzieher, ohne Hemd und ohne Höschen, immer zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ja, meines ist Gaudi. Und zwar bei mir sein dabei. Okay, so Leute, schon mal, jetzt kommt nachher noch der Deutsche Welle Spezialmix, soweit die Zeit reicht, die wird schon wieder verdammt eng. Die Power zum Abtanzen. Check it out, Joe. Kabine, Bum, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht oh, oh. Er wird sie anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die Ich war der Goldene Reiter und ich war euer Nachtschwärmer. Das waren sie dann schon wieder, die ersten anderthalb Stunden heute am Mittwochabend bei Radio Ladies First. Ansonsten sind liebe Charlie sonntags und montags ab 20 Uhr dran. Sonntags, wenn ich Glück hab, dann Der Schuhverkäufer verabschiedet sich auch. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Ja, ich schmeiß dich bald raus. Niemand widersteht einem Schuhverkäufer. Oder doch? Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt, in der Montagehalle die Neonsonne strahlt und ist mir heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. . 21:30 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. Drei Meldungen liegen vor: A5 Karlsruhe Richtung Basel, zwischen Dreieck Weil am Rhein und Weil am Rhein nach Unfallbehinderungen. Im Kreis Ludwigsburg ist die K1690 zwischen Korntal-Münchingen und Hemmingen nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitungsmöglichkeit. Im Ortsnetz Vogtsburg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sind die Notrufe 110 und 112 ausgefallen. Im Notfall die Polizei in Breisach anrufen. Radio Ladies First aus Baden-Baden.